wie man auf dieser Erde wohl am besten überlebt. Zuerst dachte jeder, sich in allererster Not, damit er auch Kultur hat, seinen eigenen lieben Gott. Dann bauten wir uns Hütten und nützten die Energie. Ob das eingeplant war, das erfahren wir wohl nie. Aus Hütten wurden Häuser, aus Holz wurde Beton. Natürliche Entwicklung, ach was heißt das denn schon? Von Planeten fern von jedem, was man denken kann. Auf Kometen durch das All sind wir hierher verwandt. Synthetische Ästhetik und Genetik schaffen Raum. Denn wissen wir zu nützen, wenn wir eigene Menschen bauen. Und suchen schon Computer, Lichtjahre weit entfernt. Sie suchen nach dem Fehler im System auf diesem Stern. Von Planeten fern von jedem, was man denken kann. Auf Kometen durch das All sind wir hierher verwandt. Aus der Verbannung wurde unsere eigene Welt. Noch suchen die Computer Lichtjahre weit entfernt nach dem Fehler im System auf diesem Stern. Von Planeten.